Telekom Fernsprecher Obernstraße 62 Ecke Jahnstraße an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein kleiner Zettel, der hier mit Tesafilm an der Wand der Fernsprechkabine angebrannt ist, mit der Aufschrift: Kein Konto wegen Schufa-Eintrag? Fragezeichen. Machen Sie dem ein Ende. Bei den größten Banken Deutschlands ermöglichen wir Ihnen die Eröffnung eines neuen Girokontos. Wir verlangen für diesen Service kein Entgelt. Die Eröffnung Ihres neuen Kontos erfolgt für Sie völlig kostenlos. Rufen Sie uns unter der Rufnummer oder der Rufnummer an, in Klammern, auch am Wochenende. Ansonsten, außer einem nebligen Wetter hier in der Oberstraße, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.